Aufgabe 22. Ich bin für das Licht zuständig. Ohne gutes Licht geht gar nichts, auch wenn die Schauspieler auf der Bühne ihr Bestes geben. Erst wenn das Licht angeht, ist wirklich Leben auf der Bühne. Mit Licht und Farben kann ich kreativ sein.